SWR 2 Wissen. Nicolas Abaginski steht vor der kleinen Bühne, die mit schwarzem Samt bezogen ist. Der 44-Jährige geht in die Knie, überprüft die Instrumente seiner Bandmitglieder. Das sind zwei Instrumente aus einer Roboterband, die heißt The Three Sirens. Die Musen des Jenseits ist der deutsche Titel. Das ist eine Trommel aus einem Hatero-Rohr, genau. Und dann gibt es noch einige andere Schlaginstrumente, eine Bassdrum, Beckentrommel. Spielen, putzen, Rasen mähen. Die Roboter sind auf dem Vormarsch, von Ernst Ludwig von Aster. Daneben steht ein Slide-Gitarren-Roboter, der entfernt an eine Gitarre erinnert, als dass er 6 Saiten hat. Aber nicht von Menschen zu spielen, sondern eben mechanisch. Diverse Motoren, Magnete etc., die die Saiten zupfen, abdämpfen und eben ein Slide, der die Tonhöhe verändert. Roboter-Begleitmusik Mitte Februar als Abendprogramm auf dem Kongress Robotics in Progress, zu dem Roboterentwickler und Designer nach Bremen gekommen sind, in die Stadt der Wissenschaft 2005, um über die Zukunft der Maschinen-Menschen-Zusammenarbeit zu diskutieren. Bei Nicolas Abaginskis Band ist die Rollenteilung klar. Hier geben die Maschinen den Ton an. Jedes Konzert ist immer wieder relativ aufregend. Das Ganze ist nicht vorhersehbar. Und es kamen Konzerte vor, wo die Gitarre dann beschlossen hat, 10 Minuten ein Solo auf einem Ton zu spielen oder gar nicht zu spielen. Also ich bemühe mich dann zwar doch immer noch irgendwelche Kniffe in der Hinterhand zu haben, um schnell einen heimlichen Neustart zu machen oder irgendwas zu verändern, um solche Situationen dann zu retten. Denn in das Spiel der Maschinenband kann er nicht eingreifen. Takt und Tonhöhe bestimmen die Maschinenmusiker. Da es sich um ein offenes, lernfähiges System handelt, passiert niemals zweimal das Gleiche hintereinander, sondern es ist eben ein Entwicklungsprozess, der stattfindet, in dem die Instrumente anfangen zu spielen. Hören ist also ein geschlossener Kreislauf, was sie spielen. Und dann gibt es sogenannte künstliche neuronale Netze, die das Verhalten der Roboter bestimmen, in Abhängigkeit von dem Lernprozess, der da stattfindet. Während die Musikroboter neuronal vernetzt zu spielen beginnen, projiziert im großen Vortragssaal nebenan Dr. Peter Steinhaus das Bild eines grellgrünen Metallkörpers an die Wand. Ein Demonstratorsystem, wie er es nennt. Das ist der Roboter Amar. Er wurde am Forschungszentrum Informatik entwickelt. Er hat noch keine Beine. Das System fährt noch auf einer mobilen Differentialantriebsplattform, navigiert mit Hilfe zweier Laserscanner, hat 2 siebenachsige Arme. Siebenachsige Arme, Sensorkopf mit Stereo-Bildverarbeitung, Mikrofone zum Richtungshören, 5-fingerige Hände. Amar, der im Karlsruher Forschungszentrum Informatik über die Laborgänge rollt, ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Informatikern, Maschinenbauern und Elektrotechnikern. Seit 5 Jahren tüfteln sie zusammen im sogenannten Sonderforschungsbereich humanoide Roboter. Sie versuchen, ein Maschinenwesen zu entwickeln, das zumindest was seine Mobilität angeht, möglichst menschliche Eigenschaften haben soll. Peter Steinhaus koordiniert das Projekt. Das Ganze wollen wir natürlich dazu nutzen, um menschenähnliche Bewegungen zu erzeugen. Ein Robotersystem wird nur dann vom Menschen akzeptiert, wenn dieses sich so verhält wie ein normaler menschlicher Interaktionspartner. Derzeit blicken daher die Roboterentwickler auch interessiert nach Japan. Auf der Weltausstellung im westjapanischen Aichi präsentieren die Gastgeber mehr als 100 unterschiedliche Robotertypen, mal als Müllsammler, mal als Musikanten. Vor allem die Maschinen-Zweibeiner begeistern das Publikum, wie zum Beispiel der von Honda entwickelte Asimo. Ein humanoider Roboter im Astronautenlook, der mit seinen zwei Beinen bereits Treppen steigen kann. Derartiges haben die deutschen Entwickler derzeit noch nicht zu bieten, sagt Peter Steinhaus in Bremen. Solche Parte wie zum Beispiel das Erkennen von Menschen, das Führen von Dialogen mit Menschen, das gibt es in ersten Anwendungen. Wenn Sie sich diesen Roboter Asimo anschauen, Da gibt es Varianten von diesem System, die sind durchaus in der Lage, einen Menschen zu verfolgen, mit einem Menschen zu reden, in einem eingeschränkten Kontext natürlich. Also zum Beispiel, das System begrüßt Sie am Empfang eines Automobilhauses und kennt eben entsprechend viele Begriffe und entsprechend viele Formulierungen. Den Verkauf des Automobils aber wickelt immer noch der menschliche Angestellte ab, der auch für etwaige Beschwerden gerade stehen muss. Im Autohaus dient der Roboter daher eher als Blickfang, als Beweis der Innovationsfreude. Richtig Geld aber soll mit den Maschinenwesen in Zukunft woanders verdient werden, im Haushalt. Im Bereich des Haushalts sind die Erwartungen natürlich ein etwas komfortableres Leben, unter Umständen Beiträge zum Entertainment. Und den Begriff Pflege finde ich persönlich nicht so günstig gewählt. Also mir liegt da eher am Herzen, dem Menschen, der möglichst lange selbstständig in seinem Haus, in seiner Wohnung leben möchte, eine Maschine an die Seite zu stellen, die ihm das ermöglicht. Die Hightech-Haushaltskraft, unterhaltsam und hilfreich. Derzeit, so schätzt die UN-Wirtschaftskommission für Europa, sind weltweit bereits rund 625.000 automatische Helfer und Unterhalter in Haushalten unterwegs. Innerhalb der nächsten 2 Jahre soll sich diese Zahl mehr als verdreifachen. Und wer über das nötige Kleingeld verfügt, der kann sich schon heute eine unpersönliche Putzhilfe zulegen. Robotertechnik von morgen, für Leute von heute, so wirbt ein Hersteller für seinen Putzroboter und verheißt: Entspannen Sie sich, während Ihr Roboter arbeitet, können Sie sich bequem zurücklehnen. Maren Leifke in ihrer Berliner Altbauwohnung. Auf dem Schreibtisch surrt der tragbare Computer, wartet die Examensarbeit auf den Fortschritt. In der Ecke steht der alte Staubsauger. Klingt natürlich alles sehr vielversprechend, macht neugierig. Ja, ich weiß nicht, also ich würde das einfach mal ganz gerne ausprobieren. Der Roboter putzt die Wohnung, die Studentin beendet die Examensarbeit. Eine zukunftsträchtige Kombination. Auch der Hersteller des Hightech-Helfers spielt mit und stellt einen Testputzroboter zur Verfügung. Ich denke, das ist jetzt der Staubsauger, oder? Tatsächlich wie ein Mini-UFO. Ist ja unglaublich. Form rund, Farbe gelb-schwarz, Höhe 10,5 cm, Durchmesser 28. Also ich nehme mal an, das ist jetzt hier die Docking Station für das UFO. Wie mache ich das jetzt am besten hin? Okay. Das zweite Teil der Roboter-Putzeinheit, die Docking Station. Maren platziert sie neben dem Schreibtisch. Man hat ja sogar eine Zeitstelluhr, das heißt, man kann das Ding programmieren, wann es dann putzen und loslegen soll. Das ist natürlich sehr praktisch. Direkt abends nach einer Party, kurz bevor man ins Bett geht, nochmal schnell den Staubsauger anmachen, der dann den Boden säubert und man morgens aufsteht und alles ist sauber. Tagsüber Examensarbeit, abends Party, nachts der Sauger, schöne Aussichten. Die Studentin greift zur Bedienungsanleitung. Okay, dann muss der wahrscheinlich auch angemacht werden. Und wie startet man jetzt das Ding? Ah, es macht sich selbstständig. Das ist ja unglaublich. Allgemeine Ratlosigkeit. Ich habe keine Ahnung, was das Gerät tut. Ich glaube, es versucht gerade an der Basisstation anzudocken und weiß nicht so recht, wie es das tun soll. Okay, und hat es jetzt? Er hat's. Der Staubsauger rollt die kleine Rampe zur Dockingstation empor, leert seinen Staubbehälter, überprüft den Akkustand. Also es ist nicht unbedingt leiser als ein normaler Staubsauger. Das wäre natürlich nochmal eine andere Sache. Okay. Ah, es gibt sogar eine Schalte für leiser Betrieb. Na, siehst du? Ein Druck auf den Schalter, leiser Betrieb. Der Putzroboter nimmt Fahrt auf. Naja, es ist schon sehr geräuschvoll, ne? Aber andererseits. Oh nein! Oh, die Schwelle scheint wirklich ein bisschen zu groß zu sein für ihn. Naja. Der Putzroboter rollt Richtung Schreibtisch. Offensichtlich scheinen herumliegende Kabel kein Problem oder kein Hindernis für den Computer, für den Roboter darzustellen. Oh. Ups. Offensichtlich wirkt er jetzt ein wenig ratlos, aber er findet den Weg aus diesem Kabelwirrwarr heraus. Schön wäre es, wenn er es noch unter das Sofa schaffen würde. Das würde mir natürlich noch ein bisschen mehr liegen. Aber das macht er nicht, leider. Kreuz und quer rollt der Blechknecht durchs Zimmer. Ich staune. Ich meine, es ist natürlich alles sehr, sehr entspannend zuzuschauen, wie jemand anderes den Boden für mich reinigt. Aber andererseits scheint er natürlich etwas länger zu brauchen, als ich an Zeit benötigen würde, wenn ich es täte. Aber naja, mal abwarten. Die runde Form verhindert, dass er sich festfährt. Landet er in einer Ecke, manövriert er so lange hin und her, bis er wieder freie Fahrt hat. Gut, also jetzt wähle ich mal die Reinigungsdauer. Man hat die Wahl zwischen 3, 6 und 9. Das bedeutet 3 Stunden für Räume kleiner als 45 Quadratmeter. Das ist ja doch schon ganz schön lange. Okay, ich denke mal, das mache ich einmal. 3 Stunden. Während der Putzroboter in der Wohnung der Studentin arbeitet, steht einige Kilometer weiter Jens Handke vor seinem Bücherregal. Das sind die Klassiker, also die Klassiker aus dem Jahr 1963, der Machine Man, den kennt wahrscheinlich jeder noch aus den alten Filmen. Und dann geht es halt drüber hinweg bis zu Robocop natürlich, der Kleine, der Murphy, dann R2-D2, den kennt auch jeder. Handke blickt auf die Mini-Roboter aus 30 Jahren Filmgeschichte, angefangen vom Maschinenmann bis zum Terminator 3. Dahinter stehen seine Bücher, industrielle Anwendung neuronaler Netze, digitale Bildcodierung, Walking Robots. Ich habe mir sozusagen meinen Kindheitstraum erfüllt, nämlich mir vorgenommen habe, da also einen mobilen Roboter zu bauen und zu entwickeln. Der Kindheitstraum, der steht vor dem Bücherregal. 1,15 Meter hoch, matt glänzendes Metall, oben ein rotes Blinklicht, unten 3 Räder, der Mosro. Mosro, das steht für mobiler Sicherheitsroboter. Also es ist so, wenn ich den Roboter einschalte, dann braucht er 30 Sekunden, bis er wirklich an ist. Ein Jahr arbeitete Handke an der Realisierung seines Kindheitstraumes. Er gab seinen Job als Bioinformatiker auf, tauschte das Genomanalyseinstitut gegen den Bastelkeller. Der Roboter wurde zuerst im Keller entwickelt von mir. Da habe ich innerhalb von einem halben Jahr den Prototypen sozusagen aufgebaut. Der ist dann im Keller erstmal rumgefahren für ein Vierteljahr. 3 Räder, damit er auf der Stelle drehen kann, das war von vornherein klar. Möglichst leichter Aufbau, damit die Akkus lange halten. Ultraschallsensoren für die Orientierung als Abstandshalter. So rollte der Prototyp durch die 5 Kellerräume, ohne anzuecken. Ich bin ja ein Quereinsteiger. Ich kannte natürlich die ganzen Probleme insofern nicht. Und ich habe natürlich sehr pragmatisch bin ich da einfach an diese Sache rangegangen. Pragmatisch heißt also, was brauche ich, was ist notwendig und wo kann ich es einsetzen? Wärme- und Mikrowellenbewegungsmelder, Ammoniaksensoren, Miniaturkamera, Funkverbindung, Sprachprozessor, Fingerprintsensor. Handke bastelte und programmierte, schrieb nebenbei einen Unternehmensplan und überzeugte schließlich Kapitalgeber. Heute baut er mit gut 20 Kollegen in einem Berliner Außenbezirk den ersten serienmäßigen Sicherheitsroboter der Welt. Nach diesen 30 Sekunden fangen dann die Sensoren an, sich zu kalibrieren. Es piept und funkt und kratzt. Bei BMW bewacht der Mosro Autos, bei Bayer Chemieanlagen, bei Daimler Chrysler ein Großrechenzentrum. Und auch im Paderborner Nixdorf Museum zieht er seine Kreise. Große bis sehr große Hallen mit ebenem Boden, das ist sein Einsatzgebiet. Da rechnet sich die 15.000 Euro Investition, denn konventionelle Sicherheitstechnik ist teurer. Guten Tag, ich bin betriebsbereit. Bitte wählen Sie mit der Fernbedienung eine Funktion aus. Also wenn man das System installiert, muss man ihm erstmal sagen, wo ist seine Startposition. Also die definiert man, die sagt man einfach, okay, jetzt zum Beispiel an der Tür und in einer speziellen Säule, da stelle ich ihn hin. Und dann hat man eine Fernbedienung. Und mit dieser Fernbedienung zeigt man ihm dann sozusagen seinen Überwachungsweg. Ähnlich also auch wieder wie ein Wachmann immer wieder seine Stechstellen ablaufen muss. In Schrittgeschwindigkeit mit 4 Stundenkilometern rollt der Blechknecht auf der einprogrammierten Route bis zu 18 Stunden lang. Er registriert jede Bewegung dank Infrarotsensor, kann mit seiner Radartechnik sogar durch Wände schauen. Auf Wunsch wird er mit zusätzlichen Sensoren aufgerüstet, kann Rauch, Feuchtigkeit oder Chemikalien messen. Er fährt und bleibt immer auf dieser Route. Auf dieser Route schaut er dann in einem Umkreis von jeweils rund 1000 Quadratmeter. Das ist so der Bereich, in dem er immer alles sehen kann, in dem er alles erkennen kann. Und meldet gegebenenfalls, wenn jetzt jemand da einbrechen würde, das an einen Kontrollrechner. Handke geht über den Flur in die große Werkstatt. Mosro Nummer 217 hütet derweil sein Büro. Also hier haben wir die Überwachungssoftware. Im Großen und Ganzen sieht da der Zentralist nichts anderes als das, wo befindet sich der Roboter, was macht der Roboter und was sieht der Roboter. Mosros Kamera überträgt per Funk die Bürobilder auf den Computermonitor in der Werkstatt. Hanke beugt sich über die Tastatur, gibt einen Code ein. So, und jetzt mache ich ja nichts anderes, als dass ich hier mal aktiviere, dass über den Fingerprint-Sensor die Person sich identifizieren muss. Er hat 30 Sekunden Zeit, sich zu identifizieren. Ja, jetzt können wir das mal scharf machen. Und wenn ich jetzt auf Überwachung drücke, dann müssen Sie mal... Nicht, dass Sie mich jetzt erschrecken. Der Roboter rollt durchs Büro vor dem Bücherregal auf und ab, erkennt den Reporter als Eindringling. Identifizieren Sie sich. Rot blinkt die Warnleuchte, die Sirene heult, Hand auflegen hilft nichts, die Fingerabdrücke des Reporters sind nicht gespeichert. Ohrenbetäubend hallt die Sirene durch den ganzen Gewerbehof. Die Mitarbeiter fluchen, Jens Hanke grinst. Im Ernstfall würde nun die Leitstelle per Funk informiert. Guten Tag, ich bin betriebsbereit. Betriebsbereitschaft meldet jetzt ein Winzling aus Hankes Bücherregal, die Kleinversion des Big Brother, der Mosro Mini. Also der Mini ist eigentlich ein Produkt für den Massenmarkt und wir haben diesen Spagatakt versucht hinzubekommen, dass wir gesagt haben, der Mini ist eigentlich für Personen gedacht zwischen 8 und 80. Er sieht aus wie der große Bruder, nur im Schrumpfformat, gerade mal 26 cm hoch, auch unterwegs auf 3 Rädern, ausgerüstet mit Kamera und Wärmesensor. Kinder können perfekt damit etwas machen. Es gibt so Simulationsprogramme, man kann ihn durch die Gegend fahren lassen. Er kann mit einem sprechen, er kann sogar antworten. Er ist also interaktiv auch programmierbar. Und nachts sagt man einfach, okay, da stelle ich ihn jetzt in einen kritischen Bereich, Terrassentür oder wo auch immer, und mache ihn da scharf. Und dann ist er eine Einbruchmeldeanlage. Das ist eigentlich so der Clou daran. In 500 Kleinbetrieben und Eigenheimen rollt derzeit der Überwachungszwerg. Sein großer Bruder dreht bei 250 Großunternehmen seine Runden. Hanke stellt den Mini-Mosro wieder ins Regal zu den Filmrobotern. Also die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass er Schritte tun wird. Das ist klar. Also das heißt auch, dass in den nächsten 2-3 Jahren auch unsere Roboter laufen werden. Und dann wird es aber erstmal so sein, dass dieser Roboter über 4 Beine verfügt. Guten Tag, ich bin betriebsbereit. Ja, ich werde dieses Jahr 56, also das heißt Berufsleben noch knapp 10 Jahre. Und das wird knapp. Bis zu meiner Pensionierung, denke ich, werde ich das nicht erleben. Das intelligente Robotersystem. Es wird noch lange auf sich warten lassen. Professor Thomas Kristaller ist sich da ganz sicher. Schließlich forscht er seit Jahrzehnten im Bereich der künstlichen Intelligenz und leitet heute das Fraunhofer Institut für autonome intelligente Systeme in St. Augustin. Also wenn Intelligenz so einfach wäre, ne, dann gäbe es Dutzende von Lebewesen seit Millionen von Jahren, die schon längst intelligent geworden wären. Wenn man Kristallers Definition von Intelligenz zugrunde legt. Die Fähigkeit, begründet die Zukunft vorhersagen zu können. Und zwar insbesondere auf die Verhaltensmöglichkeiten der Artgenossen. Und meine Hypothese ist, dass es also Intelligenz etwas ist, was damit zu tun hat, wirklich Szenarien durchzusimulieren, also das Gehirn zu betrachten als eine riesengroße Simulationsmaschine, in der es fast ausschließlich darum geht oder in erster Linie darum geht, menschliches Verhalten in seinen ganzen Ausprägungen durchzuspielen. Und diese Grundfähigkeit, die bezeichne ich als Intelligenz. Und über die verfügt bis heute noch kein technisches System. Für Kristaller ist es daher auch noch ein weiter Weg bis zum intelligenten Maschinenwesen, das dem Menschen hilfreich zur Seite stehen kann. Und ansonsten halte ich den Privathaushalt für das schwierigste Umfeld, das allerschwierigste. Ich denke, ganz am Schluss der Entwicklung wird das kommen, dass da wirklich Service-Roboter eingesetzt werden. Also selbst mit dem Rasenmähen und Staubsaugen, denke ich, ist das ja noch nicht gelöst. Also wenn sich die staubsaugenden Roboter angucken, dann werden sie feststellen, die saugen keinen Staub, sondern die kehren den. Und sie müssen eine Menge dafür tun, damit er nicht unter das Bett mit wechselnder Höhe drunter fährt, nicht die Treppe runterfällt und so weiter. Also sie müssen ihre Wohnung ein Stück weit modifizieren. Aber kein Grund zu resignieren, meint Kristaller. Im Gegenteil. Bei bildgebenden Verfahren, der Sensorik oder der Materialforschung, die technische Entwicklung macht zurzeit rasante Fortschritte. Allerdings stehen die Ergebnisse meist nebeneinander, sauber getrennt nach wissenschaftlichen Disziplinen. Maschinenbau, Elektrotechnik, Materialwissenschaften, Nanotechnologie und Informatik. Ja, und Mikrosysteme nicht zu vergessen, also Chips. So, im Moment ist das disziplinär alles getrennt voneinander organisiert. Es gibt genau ein technisches System, wo per se alle diese Disziplinen gleichberechtigt und gleich notwendig dabei sind. Das sind Roboter. Je komplexer die Roboter, desto mehr sind sie gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und der komplexeste Roboter, den man sich überhaupt vorstellen kann, ist ein humanoider Roboter. Der Roboter als Innovationsbeschleuniger. Den Reiz der fachübergreifenden Zusammenarbeit am Maschinenwesen kennt Kristaller aus eigener Erfahrung. Kooperieren doch seine Informatiker mit einigen Maschinenbauern der Fraunhofer Gesellschaft. Wir sind schon in der Lage, uns gegenseitig vernünftig verständlich zu machen. Und was wir getan haben, wir haben eben gemeinsame Workshops gemacht. Wir haben konkrete Forschungsthemen identifiziert, an denen wir dann auch zusammenarbeiten. Wir haben also ein gemeinsames Projekt komplett durchgeführt schon. Ich selber bin an dieser Care-Robot-Entwicklung ganz massiv interessiert. Ja, wir bezeichnen es als Fahrfläche. Es ist eigentlich nur eine große Fläche, die wir abgesperrt haben, wo unsere mobilen Roboter fahren können. Wir haben da derzeit 3 Stück stehen. Den ersten Care-Robot, der nach der Idee entstand, dann den zweiten Care-Robot und mittlerweile den Secure-Robot, der ist noch nach dem Care-Robot entstanden. Am Stuttgarter Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung im sogenannten Versuchsfeld. Hier stehen ein weißes Sofa, 2 weiße Hocker im 70er-Jahre-Stil, ein Tisch, 2 Kommoden eines schwedischen Möbelherstellers. Wir sind hier sparsam, sagt Matthias Hans. Der Ingenieur hat die Entwicklung der Robotersysteme koordiniert, vor allem die Arbeiten am CareRobot 2, dem, Zitat, Roboterassistent für Haushalt und Pflege. Der Roboter ist 1,48 Meter groß, hat, ich weiß gar nicht so genau, Durchmesser von 80 cm etwa, besteht vor allem aus einem großen Korpus, in dem eine mobile Plattform ist. Er hat zusätzlich einen Kopf, in dem sind die Sensoren für die Umgebungswahrnehmung und er hat noch einen Arm, um in der Umgebung manipulieren zu können. So steht er hier im Versuchsfeld. Bewegen kann er sich derzeit nicht. Einige Teile sind ausgebaut für die Weiterentwicklung. Die Wissenschaftler tüfteln am Nachfolgemodell. So wie er hier steht, kann er jetzt den Hol- und Bringdienst ausführen. Wenn ich also mich auf mein Sofa fläze, dann kann ich Kommandos an den Roboter geben, dass er mir zum Beispiel ein Saftpäckchen oder ein Bier oder Chips oder ein paar verschiedene Objekte bringen soll. Bei der Entwicklung haben die Wissenschaftler vor allem die ältere Bevölkerung im Blick. Zurzeit liegt der Anteil der über 60-Jährigen bei rund 24%. Im Jahr 2050 wird er bereits, wenn sich die bisherige Entwicklung fortsetzt, bei 37% liegen. Viele potenziell Pflegebedürftige und wenig Pfleger. Da ist Bedarf für den Roboterassistenten, glauben die Fraunhofer Forscher. Nicht nur für Hohl- und Bringdienste. Diese Gehhilfe bietet eine Stütze, ähnlich wie diese Rollatoren. Das sind diese Drahtgestelle, die man manchmal ältere Leute damit in der Stadt sieht. Und der Roboter bietet eben die gleiche Stütze. Es sind Sensoren in den Griffen, sodass, wenn ich an den Griffen schiebe oder ziehe, der Roboter das messen kann und dann seine Bewegung meinen Befehlen anpasst. CareRobot, bitte kommen. Ich komme. In einem Video demonstriert der CareRobot seine Fähigkeiten. CareRobot, bitte hole einen Orangensaft. Der Roboter hat intern eine Karte gespeichert von seiner Umgebung. Er weiß, wie so ein Objekt aussieht. Er weiß, wo er danach suchen muss. Ich fahre jetzt in die Küche. Natürlich haben wir schon Gedanken und Pläne für die nächste Generation. Und da muss natürlich alles kleiner, schlanker, schneller, besser werden. Haben Sie schon Ihre Tablettenleitung genommen? Noch aber rollt kein Pflegeroboter vom Modell CareRobot durch einen deutschen Haushalt. Das wird auch noch einige Jahre dauern, glaubt Matthias Hans. Aber da wird mit Sicherheit ein Markt entstehen. Es ist noch ein bisschen schwierig, weil die Fähigkeiten halt eingeschränkt sind. Aber es passiert jedes Jahr so viel, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis diese Helfer kommen. Fragt sich nur, wie die Pflegebedürftigen auf die Roboterhilfe reagieren und ob sie sich überhaupt von Hightech-Haushaltshilfen helfen lassen wollen. Meine Oma wahrscheinlich nicht, die ist nicht mit Technik aufgewachsen wie eben jüngere Generationen wie ich. Aber ich bin sicher, dass ich mal von so einem Roboter bedient werden werde. Maren Leifke in ihrer Berliner Altbauwohnung. Der tragbare Computer surrt auf dem Schreibtisch, der Putzroboter ruht in der Ecke. Mit ihrer Examensarbeit ist die Studentin noch nicht viel weiter gekommen. Er lief noch eine Weile, aber ich habe ihn, nach kürzester Zeit ausgeschaltet, weil mir das Geräusch doch ziemlich schnell auf die Nerven ging. Also man sollte ihn vielleicht laufen lassen, wenn man nicht da ist, wenn man sich entscheidet, so ein Ding zu kaufen. Um in Ruhe zu arbeiten oder selbst zu lesen, das funktioniert nicht. Das Design der Hightech-Haushaltshilfe begeistert, die Putzperformance allerdings weniger. Der größere Nachteil ist einfach, was es dann auch so unpraktisch macht, dass der Staubsauger die Wohnung einfach nach dem Zufallsprinzip reinigt. Also manche Stellen werden dann einfach 10-mal gesaugt, obwohl sie schon sauber sind. Und andere Stellen daher weniger. Und durch die Konstruktion, weil er halt so rund ist, kommt er nicht in die Ecken, was dann auch ein Nachteil ist. Und nein, dann doch lieber ein herkömmlicher Staubsauger. Bis ein effektiverer und ruhigerer Putzassistent auf dem Markt ist und für das Modell der Zukunft, hat die Studentin durchaus einige Anregungen. Was Sinn machen würde, wäre zum Beispiel Sensoren einzubauen, die Hindernisse schon vorher entdecken, sodass das Gerät halt nicht überall gegenfährt und es nicht ständig ploppt und vielleicht Schmutzsensoren. Also irgendwie, ich weiß nicht, in irgendeiner Form halt so etwas zu konstruieren, dass der Staubsauger gezielt Ecken ansteuert, die wirklich schmutzig sind und saubere Ecken dann halt einfach mehr meidet, weil sie halt schon sauber sind. In Bremen auf dem Kongress Robotics in Progress spielt die Roboterband, die Wissenschaftler lauschen der Maschinenmusik. Dr. Peter Steinhaus lächelt. Ich denke, dass diese ersten Service-Roboter-Anwendungen für einfache Tätigkeiten geeignet sein werden. Zum Beispiel das Reinigen von einfachen großen Flächen wie Fenstern, Tischplatten, aber zum Beispiel eben nicht die Feinreinigung an kniffligen Stellen, weil da einfach sowohl die perzeptorischen Fähigkeiten als auch manchmal noch die aktorischen Fähigkeiten, das Feingefühl einfach noch fehlt. Einfacher Service, Drecksarbeiten für Roboteranfänger gewissermaßen. In den nächsten Jahren aber werden sich die Maschinenwesen auch immer komplexeren Aufgaben widmen können. Da ist sich der Wissenschaftler ganz sicher. Denn kaum ein Bereich entwickelt sich zurzeit so schnell wie der der Robotik. Vor 10 Jahren hätte ich noch nicht im Traum daran geglaubt, humanoide Roboter im Haushalt noch erleben zu dürfen. Dass es da einen derartigen Fortschritt geben könnte, dass man bereits heute laufende zweibeinige Maschinen hat, damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Spielen, putzen, Rasen mähen, die Roboter sind auf dem Vormarsch. Sie hörten eine Sendung von Ernst Ludwig von Aster. Morgen in SWR2 Wissen, unbegrenzte Möglichkeiten, die USA werden Weltmacht.